21. Kapitel. Ich kann nicht begreifen, was das Lärmen und das Hin- und Herlaufen da oben heißen soll, sagte mein Vater und wendete sich nach einem anderthalbstündigen Stillschweigen an meinen Onkel Tobi, welcher, wie Sie wissen müssen, an der anderen Seite beim Feuer saß, seine gesellige Pfeife Tabak in stiller Betrachtung eines Paares neuer, schwarzer, plüschener Beinkleider, die er anhatte, immerfort schmauchte. »Was mögen Sie denn vorhaben, Bruder?« sagte mein Vater. »Wir können ja kaum unser eigenes Wort hören.« »Ich glaube«, antwortete mein Onkel Tobi, wobei er die Pfeife aus dem Munde nahm und den Kopf derselben zwei- oder dreimal auf den Nagel seines linken Daumens schlug, als er die Phrasis anfing. »Ich glaube«, sagte er. »Aber, um meines Onkels Meinung über diese Sache gehörig zu fassen, müssen Sie erst ein wenig mit seinem Charakter bekannt sein, dessen äußeren Umriss ich Ihnen hier auf der Stelle geben will. Hernach wird der Dialog zwischen ihm und meinem Vater desto besser vonstatten gehen.« »Können Sie mir nicht sagen, wie der Mann hieß, der die Bemerkung zuerst machte, dass unsere Luft und unser Klima sehr unbeständig sei? Er hat damit nämlich eine gute Bemerkung gemacht. Der daraus gefolgerte Schluss aber nämlich, dass es daherkomme, dass wir eine so große Mannigfaltigkeit an eigenen und sonderbaren Charakteren haben, kam nicht von ihm. Das war von einem anderen Manne, wenigstens anderthalb hundert Jahre nachher, ausfindig gemacht. Wie ebenfalls, dass dieses volle Zeughaus von Originalstoff die wahre und natürliche Ursache sei, dass unsere Lustspiele so viel besser sind als die Lustspiele der Franzosen oder alle die, welche auf dem festen Lande geschrieben sind oder geschrieben werden können. Glückliche, dreimal glückliche Zeiten. Aber ich vergesse meinen Onkel Tobi, den wir die ganze Zeit über haben, die Asche aus seiner Pfeife klopfen lassen. Sein eigentümlicher Charakter war von der besonderen Gattung, welche unserem Himmelskreise Ehre macht, und ich würde mich nicht gescheut haben, ihn unter dessen vorzüglichste Produkte zu rechnen, wären an ihm nicht zu viele deutliche Striche von einer Familienähnlichkeit erschienen, welche bewiesen, dass die Sonderbarkeit seines Tuns und Sagens mehr vom Geblüte als von Wind und Wasser herkäme, denn die ganze schändische Familie bestand aus Originalcharakteren. Ich meine, die Männlein, die Weiblein hatten gar keine, ausgenommen meine Großtante Dinah, welche ungefähr vor 60 Jahren sich mit dem Kutscher verheiratet und vermehrte, welches sie, wie mein Vater zufolge seiner Meinung von den Taufnamen oft zu sagen pflegte, ihren Gevattern und Gevatterinnen zu verdanken hätte. Es wird sehr befremdend erscheinen, dass ein Unfall dieser Art so lange Jahre noch aufgehoben sein sollte, Fried und Einigkeit zu stören, welche so herzlich zwischen meinem Vater und Onkel Tobi obwalteten. Man sollte gedacht haben, die ganze Macht des Unglücks hätte sich gleich in der ersten Zeit in der Familie gebrochen und verloren, aber in unserer Familie nahm alles seine ganz besondere Wendung. Bemerken Sie wohl, ich entscheide hier nichts. Meine Gewohnheit ist immer, dem Forschbegierigen von verschiedenen Spuren einen Fingerzeig zu geben, nach welchem er bis zu den ersten Quellen der Begebenheit gelangen kann, die ich erzähle. Warum also Tante Dinah diese Ursache des Verdrusses für meinen Vater und Onkel Tobi aufgespart worden, das lasse ich unentschieden. Wie aber und in was für einer Richtung sie wirkte, um Veranlassung zu Missvergnügen unter ihnen zu geben, das bin ich imstande, sogar mit großer Genauigkeit zu erklären. Mein Onkel Tobi Shandy, Madame, war ein Offizier, der neben den Tugenden, welche gewöhnlicherweise den Charakter eines ehrlichen und rechtschaffenen Mannes bestimmen, noch eine andere in einem hohen Grade besaß, welche selten oder niemals ins Verzeichnis gesetzt wird, und diese war eine außerordentliche und unvergleichliche Züchtigkeit der Natur. Doch nehme ich das Wort Natur zurück, damit ich nicht eine Sache vorher abtue, die nächstens vorkommen muss. Und diese ist, ob diese seine Züchtigkeit natürlich oder erworben war. Auf welche Weise aber mein Onkel dazu gelangt sein mochte, es war allemal Züchtigkeit im wahrsten Verstande, und zwar, Madame, nicht in Worten, denn er war so unglücklich, dass er nicht viel Wahl darunter hatte, sondern in Sachen. Und diese sittsame Zucht beherrschte ihn dergestalt und ging bei ihm so weit, dass sie womöglich der Züchtigkeit eines Frauenzimmers fast gleichkam. Dieser weiblichen Sittsamkeit, Madame, und innerlichen Keuschheit der Sinne und Gedanken ihres Geschlechtes, wodurch sie dem unsrigen so große Ehrfurcht einflößen. Sie werden glauben, Madame, dass mein Onkel Toby alles dies aus der wahren Quelle geschöpft habe, dass er großenteils seine Zeit im Umgange mit ihrem Geschlecht zugebracht und dass er durch eine völlige Kenntnis von ihnen und durch die Macht der Nachahmung, welche so schöne Beispiele unwiderstehlich machen, diese liebenswürdige Eigenschaft des Gemütes erworben habe. Ja, ich wollte, dass ich das sagen könnte, aber außer mit seiner Schwägerin wechselte er mit Frauenzimmern keine drei Worte in ebenso viel Jahren. Nein, nein, er erlangte seine Tugend mit einem Schlag, Madame. Mit einem Schlag. Ja, Madame, es kam von einem Steine, der bei der Belagerung von Namur durch eine Kanonenkugel von der Brustwehr abgerissen und meinem Onkel Toby gerade aufs Latzbein aufschlug. Wie konnte der Stein die Wirkung tun? Die Erzählung davon, Madame, ist lang und anziehend, aber ich werde sie Ihnen jetzt noch nicht mitteilen. Fürs Erste genügt es zu wissen, dass mein Onkel Toby ein Offizier von einer unvergleichbaren Züchtigkeit war, welche zufälligerweise durch die beständige Hitze eines kleinen Familienstolzes verdünnt und verfeinert wurde, sodass beide zugleich so bei ihm arbeiteten, dass er die Geschichte von Tante Dinah niemals erwähnen hören konnte, ohne in heftige Gemütsbewegung zu geraten. Die geringste Anspielung darauf war hinreichend, ihm das Blut ins Gesicht zu treiben. Wenn aber mein Vater gar in vermischten Gesellschaften sich weitläufiger darüber ausließ, wozu er sich oft, um seine Hypothesis zu erläutern, genötigt sah, dann fraß dieser unglückliche Mehltau auf einem der schönsten Zweige der Familie in meines Onkels Ehrliebe und Züchtigkeit zugleich blutige Wunden, und er nahm oft meinen Vater mit aller nur erdenklichen Sorglichkeit auf die Seite, um ihm vorzustellen, er möchte doch um alles in der Welt die Geschichte ruhen lassen. Mein Vater, glaube ich, hegte die wahrste und zärtlichste Neigung für meinen Onkel Toby, die jemals ein Bruder für den anderen hegte, und hätte gern alles auf der Welt getan, was ein Bruder vernünftigerweise von dem anderen verlangen konnte. Aber dieses stand nicht in seinen Kräften. Mein Vater, wie ich Ihnen gesagt habe, war ein Philosoph. Haarscharf, spekulativisch, systematisch. Und meiner Tante Dinah Geschichte war ihm von ebenso vieler Wichtigkeit als dem Kopernikus die Retrogradation der Planeten. Die Nebenschliche der Venus aus ihrer geraden Laufbahn bestätigten das kopernikanische System, das von ihm seinen Namen erhielt und die Nebenschliche der Tante Dinah von ihrer Ebenenbahn taten eben die Dienste bei der Errichtung von meines Vaters System, welches, wie ich glaube, hinfort beständig nach ihm das schändische System heißen wird. Bei jeder anderen Familienkränkung hatte mein Vater, glaube ich, ein ebenso feines Gefühl der Schamhaftigkeit als irgendjemand. Und ich getraue mir zu sagen, weder er noch Kopernikus würden der Welt ein Wort davon gesagt haben, wäre es nicht, wie sie dachten, aus Pflicht gegen die Wahrheit gewesen. Amicus Plato, pflegte mein Vater zu sagen, wobei er ihm die Worte übersetzte, Plato ist mein Freund, aber die Wahrheit ist meine Schwester. Diese Uneinigkeit war die Quelle manches brüderlichen Zwistes. Der eine konnte nicht ertragen, dass ein Familienfleck weiter ausgebracht würde, und der andere konnte schwerlich einen einzigen Tag hingehen lassen, ohne darauf anzuspielen. Um Himmels Willen, rief mein Onkel, lass doch die Geschichte unserer Tante und ihrer Gebeine in Ruhe schlafen. Wie kannst du so wenig Gefühl für den guten Namen unserer Familie haben? Wie kannst du? Was ist der gute Name einer Familie gegen eine Hypothese? Ja, wenn ich recht sagen soll, was das Leben einer Familie? Das Leben einer Familie, sagte dann mein Onkel und fiel dabei in seinen Lehnstuhl zurück und hob seine Hände, seine Augen und ein Bein in die Höhe. Ja, das Leben, sagte darauf mein Vater. Nach meinem geringen Verstande von den Dingen, antwortete Onkel Tobi, ist ein jedes solches Beispiel barer Mord. Es begehen, wer will. Da steckt dein Irrtum, versetzte mein Vater. Denn in Foro Scientiae gibt es nichts dergleichen wie Mord. Nur Tod, Bruder. Mein Onkel gab sich niemals damit ab, hierauf mit etwas anderem zu antworten, als dass er ein halbes Dutzend Takte von seinem Regimentsmarsche Lilli Bolero herpfiff. Sie müssen wissen, dies war der gewöhnliche Kanal, wodurch er seinem Affekt Luft gab, wenn ihn etwas ärgerte oder überraschte. Besonders aber, wenn ihm etwas gesagt wurde, das er für sehr ungereimt hielt.